Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Frequency mit Christian Grasser, Mikrofon und frischen Sounds aus dem Netz. Los geht's mit My Baba and Me, einem dänischen Folk-Trio. How It's Done in Italy heißt ihr Debütalbum und daraus hören wir Satisfied Mind. Satisfied Mind, gesungen von drei jungen Däninnen, My Baba and Me nennen sie sich. Ihr Debütalbum How It's Done in Italy erschien bereits im März bei dem holländischen Netlabel Beep Beep Back Up The Truck. Dort darf jeder das Album frei herunterladen. Physische Tonträger in diesem Fall, CDs und Vinyl gibt's wie immer optional. Die gleiche Strategie fährt das Label auch bei The Black Atlantic. Die holländische Band rund um den Sänger Gert van der Velde macht ebenfalls akustische Musik mit starkem Folk-Einschlag. Ich hatte die Band bereits einige Male vorgestellt und auf der aktuellen Label-Compilation von Beep Beep Back Up the Truck gibt es eine Live-Version des Titelsongs des Debütalbums von The Black Atlantic. Wir hören Reverence for Fallen Trees. Thank you. Sommerdagen, Ostenwind, het verandert nooit. Het meisje met de blonde haren, ik geloof jou wel. In de nacht verloor het schaap haar vierde lam. Nu het waait en het licht door de bomen en het zingen van het hout. Zomerdagen, oostenwind en de steiger en het zwemmen en de glasscherf in mijn tenen. In een ander land, in een ander leven en de schaduw op mijn handen en het waaien en het zingen. Zomerdagen, oostenwind. En ik fietste in het water en mijn glasscherf in mijn teen. Het meisje met de blonde haren, ik geloof jou wel. En het meisje met de haren en haar lachende gezicht. En de zon begon te stralen in haar lachende gezicht. En het meisje met de haren en haar lachende gezicht. En het meisje met de haren en haar lachende gezicht. En het meisje met de haren en het lachende gezicht. En het meisje met de haren en het lachende gezicht. En het meisje met de haren en het lachende gezicht. En het meisje met de haren. Lachende gezicht en het meisje met de haren en het lachende gezicht en het meisje met de haren en het lachende gezicht en het meisje met de haren en het lachende gezicht en het meisje met de haren en het lachende gezicht en het meisje met de haren en het lachende gezicht en het meisje met de haren. Gezicht. In een ander land, in een ander leven, in de rimpels van je handen staat de tijd. Zomerdagen, oostenwind, het verandert nooit. Meisje met de blonde haren, ik geloof jou. Het Gloren aus Holland, Sommerdagen Ostenwind heißt das Stück und wie man nicht nur am Namen, sondern auch am Song hören konnte, wird da auch auf Niederländisch gesungen. Und das klingt erfrischend anders, hört man viel zu selten, finde ich. Davor hörten wir The Black Atlantic mit einer Live-Aufnahme ihres Stückes Reverence for Fallen Trees, ebenfalls aus den Niederlanden, allerdings auf Englisch gesungen. Beide Songs sind auf der aktuellen und gleichzeitig zweiten Label-Compilation von Beep Beep Back Up the Truck, Behold My Puny Bears Volume 2 heißt das Album. 10 Stücke sind drauf, 2 weitere davon hören wir jetzt. Mit The Walt und Nico wird es etwas lauter und rocklastiger. Yeah. Nico mit Marquis, die einzige Band auf der Beep Beep Compilation, die bisher nicht bei dem holländischen Netlabel veröffentlicht hat. Das heißt, es wird wohl bald ein Album folgen. Davor hörten wir die Post-Punker The Walled aus Utrecht. Self-Reflective Temper Management hieß der Song, und wer das Ganze nochmal nachhören möchte, den eben gehörten Track findet ihr auf der Compilation Behold My Puny Bears Volume 2. Den Download findet ihr unter beepbeep.nl. Links zu allen Songs dieser Sendung findet ihr aber auch bei uns im Netz auf byte.fm/magazin. Wir bleiben bei Rockmusik, wechseln jedoch das Land. Aus Indonesien stammen die nächsten beiden Stücke Liz Meets Jake und The Frankenstone. Viel Spaß! Frankenstone. Erschienen ist das Stück bei dem indonesischen Netlabel Yes No Wave Music. Don't be sad, don't be gloom, the Frankenstone is ugly, heißt ihr dort erschienenes Album. Davor hörten wir Score von Liz Meets Jake. Die indonesische Band Shorthand Phonetics haben ein Mixtape für ihr Label zusammengestellt. Score ist einer der Songs dieses Mixtapes. Es trägt den wirklich komplizierten Namen An Automusicological Mixtape by Shorthand Phonetics. Auf dem sind jedoch nicht nur Songs von indonesischen Künstlern, einer stammt von einem Hamburger Musiker, den sicherlich viele von euch kennen, denn er ist auch bei Byte FM aktiv, Kevin Hamann. Er macht nicht nur Musik als Klick-Klick-Decker oder Bratze, sondern auch als My First Trumpet. Wir hören Dipple Link. First Trumpet bzw. Kevin Hamann, der hier jedoch weder singt noch mit dicken Beats rumklotzt. My First Trumpet ist nebenbei mehr oder weniger spontan und assoziativ in den eigenen vier Wänden entstanden und erinnert, wie ich finde, ein wenig an den wirklich großen Jimmy Lavelle und seine Album Leaf. My First Trumpet wird auch in Indonesien geschätzt, denn dort erschien das eben gehörte Stück auf einem Mixtape des Labels Yes No Wave Music. Genauso auch das folgende Bleeding Riverbed von Sleeping Me, Ambient Soundscapes könnte man das nennen, aus Kalifornien. Thank you. to the Sea von Adam and Alma, genauso wie der eben gehörte Song, heißt auch die EP des schwedischen Duos. Alan Arkbro und Johan Graden haben die 5 Songs ihrer EP bei dem schwedischen Netlabel 23 Seconds veröffentlicht. Ein Label, das fast jede Frequency-Ausgabe auftaucht und das aus einem ganz einfachen Grund. Denn bei 23 Seconds gibt's wunderbare Musik fast im Monatstakt. Und wer sich für Net Audio und Net Labels interessiert, kommt an diesem Label einfach nicht vorbei. Weil mir die Back into the CEP wirklich gut gefällt, gibt's auch noch ein Stück von den Schweden, Naked. Links zur Musik findet ihr auch bei uns im Netz auf byte.fm/magazin. Mit Naked, ein Song, der die elektronische Seite des schwedischen Duos zeigt. Das Stück davor war ja eher folklastig. Abwechslungsreich und vielseitig ist auch der Sound von Zoe Lila, die Berliner Asphaltgöre, wie die Zeit schrieb, und ihr ja, New Plastic Soul stellte ich ja bereits vor einigen Monaten vor. Seitdem ist viel passiert. Ihr Debütalbum Queendom Come machte nicht nur die Runde im Netz, sondern wurde auch von etablierten Print- und Hörfunkmedien besprochen. Es folgten einige Konzerte, ihre Queendom Come Tour ist auch immer noch im Gange und nun erscheint ein neuer Song, Ugly heißt er, und ihr dürftet einige der ersten sein, die den Song jetzt hören, denn offiziell erscheint die Single erst morgen zu ihrem Konzert in der Berliner Kalkscheune. Dort performt sie nämlich im Rahmen der Republika Web 2.0 Konferenz. Hier also Zoe Lila mit Ugly. Der Song erscheint morgen bei dem Kölner Netlabel REC 72. Im Netz findet ihr das Ganze auf REC, also REC72.net, oder auch natürlich auf unserer Seite auf byte.fm/magazin. Dort findet ihr auch den Link zum nächsten Stück von Duran Durandum, ein Künstler des österreichischen Netlabels Beat is Murder. Die aktuelle Release des Labels ist eine Compilation mit 12 Tracks, die repräsentieren den Label Sound und wurden unter folgendem Namen zusammengefasst: A Celebratory Compilation. Bei 20 Releases kann man also auch ruhig mal sich selbst feiern. Passend dazu folgendes Stück: Last Night a DJ Saved My Hype von Duran Durandum. FM. Thank you. Smoke von Vacuum System aus Berlin. Erschienen ist dieses Stück auf der In Vacuo EP des britischen Netlabels Acroplane. Sci-Fi, Mutant, Dubstep, Breakbeat and Acid. Mit diesen Schlagworten bezeichnen die Macher des Labels übrigens die Musik von Vacuum System. In eine ähnliche Richtung geht auch die Musik von Van aus Frankreich, die ebenfalls bei Acroplane veröffentlichen. Atmospheric Dubtronics, sagen die Labelmacher. Experimental IDM, sagen die Künstler. Wir hören Orbital Station 09 zu finden auf dem Space Quest Album von Van. The top Orbital Station 09 von Wahn. Musik für den Weltraumspaziergang. Wem es gefällt, das komplette Album Space Quest findet ihr auf acroplane.co.uk. Links zu allen Songs der Sendung findet ihr aber auch bei uns im Netz auf byte.fm/magazin. Denn alle Stücke und auch die dazugehörigen Alben oder EPs dieser Sendung stehen frei und legal im Netz. Ihr dürft diese Musik nicht nur herunterladen, sondern auch selbst weitergeben. Das erlauben nämlich die alternativen Lizenzen, die hier vorgestellten Netlabels und Künstler nutzen. Mehr Infos dazu findet ihr auch bei uns im Netz. Falls euch das jetzt hier schon ein wenig wie eine Zusammenfassung oder ein Abschluss vorkommt, dann stimmt euer Eindruck, denn es bleibt nur noch Zeit für ein einziges Stück. Abstract Hip-Hop folgt zum Abschied von Shepard. Jaxa heißt der Track, Riddle of the Unflocked, das passende Album dazu, und auch das findet ihr bei acroplane.co.uk. Und mit diesem Stück verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Christian Grasse. Tschüss! Your truck's blowing up, boy, your boat's blowing up. Put your truck.